Ein Sprecher des koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz gab am 15. September eine Stellungnahme ab, die folgenden Inhalt hat. Erschrocken über den erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionstest der TVRK versucht gegenwärtig das südkoreanische Regime mit diesem als Vorwand, um jeden Preis das amerikanische Raketenabwehrsystem SAAT in Südkorea zu stationieren. Die Präsidentin Park Geun-hye selbst redet, dass die Lage äußerst gefährlich wie in einem nationalen Alarmzustand sei und dass man zur Ausschaltung des nordkoreanischen Regimes entschlossen sein solle. So hebt sie, wie darauf gewartet, die angebliche Sicherheitskrise hervor, schürt die Feindseligkeit gegen den Norden und befürwortet eine harte Entgegnungsbereitschaft. Damit verfolgt sie heimtückisch das Ziel, bei dieser Gelegenheit den Widerstand aller Kreise und Schichten Südkoreas gegen SAAT zu unterdrücken. Die Regimeführerin Park Geun-hye berief hintereinander die Versammlung zur Kontrolle der gefährlichen Sicherheitslage, die Kabinettsversammlung, die Verhandlungen zwischen drei Regierungs- und Oppositionsparteiführern ein und beteuerte wütend die Notwendigkeit, SAAT zu stationieren und darüber hinaus es zu beschleunigen. Dabei offenbart sie auch ihre Absicht, die Oppositionsparteien und verschiedene Kreise, die gegen SAAT sind, als profeindliche Kräfte und Stifter der öffentlichen Unruhe zu brandmarken und sie niederzudrücken. Die konservativen Kräfte behaupten sogar, dass infolge des Atomtests Nordkoreas die Notwendigkeit der SAAT-Stationierung größer geworden sei, dass das Raketenabwehrsystem nicht in der US-Militärbasis stationiert, sondern von Südkorea selbst eingekauft werden müsse und dass man nicht eine Batterie, sondern mehr einführen solle. Aber mit der Einführung von SAAT in Südkorea kann sich am Schicksal der USA am Rande des Untergangs und an der misslichen Situation des auf die Hilfe der USA angewiesenen südkoreanischen Regimes nichts ändern. Darüber hinaus wird das Ungestüm SAAT, das das Regime unbedingt einführen will, nur der südkoreanischen Bevölkerung ein schreckliches nukleares Inferno schenken. Mit SAAT wird Südkorea eine Zielscheibe werden und von verschiedenen Gegnern Atomangriff bekommen. Davor haben die benachbarten Länder, die gegen SAAT in Südkorea sind, bereits das Regime gewarnt. Park Geun-hye und ihre Umgebung sind die Landesverräter, die sich für die Erhaltung ihres Lebens nicht davor scheut, den Großmächten in der nuklearen Konfrontation die Nation zu opfern. Es wäre für das Regime besser, sich die Warnung von der TVRK zu merken, dass mit den unvernünftigen politischen und militärischen Provokationen nur ein endgültiger Untergang zu ernten ist. Die ganze koreanische Nation soll der Park Geun-hye-Regierung die Stationierung von SAAT als Herd einer furchtbaren nuklearen Katastrophe auf keinen Fall zulassen.